14. Ausflüge von Neapel, Seufatara Pompeji, Vesuv und Fahrt nach Sorrent. An Herrn Major Oskar von Celius, Militärattaché bei der Kaiserlich-Deutschen Botschaft in Rom, Cocumella bei Sorrent, den 26. Juni 1902. Sehr verehrter Herr von Celius, hier ist es schwer, in Prosa zu schreiben. Hier würde, glaube ich, selbst Frau Buchholz rhythmisch werden. Dies ist ein Ort, alles Hässliche zu vergessen, alle Sehnsucht zu verlernen, ganz der Gnade des Augenblicks zu leben, aus tiefstem Herzen einer Schönheit froh, die der schenkenden Tugend voll ist. Hier ist der Glanz und die Klarheit, hier ist die ganze ruhige Fülle des Südens. Nur sehen sollte man hier und sollte nicht die köstlichen Gesichter stören mit Gedanken. Einfach in der Sonne liegen und das Glück einer solchen Existenz genießen. Nur dieses ziemt sich hier, und alles andere ist Sünde, wider die Götter dieses paradiesischen Winkels, wo der große Pan noch lebt. Aber wir sind allzumal Sünder, und mangeln des Ruhms, den wir haben sollen. 2 Tage lang habe ich mich streng nach den Regeln des Ordens vom heiligen Epikurus gehalten, in andächtiger Hingabe an die Schönheit, und kein frevelhafter Gedanke an das Schreibwerk hat mich heimgesucht, aber schon sitze ich wieder im Gestühl und rühre den Federhalter. Ein lebendiger Beweis für die Wahrheit des Satzes, dass wir Menschen von heute unfähig sind der göttlichen Faulheit, die zwar keine Werte schafft, aber in einen Zustand versetzt, in dem man aller anderen Werte entraten kann. Indessen, ich schmähe da unsere Zeit, ohne es gar so schlimm zu meinen. Zur rein vegetativen Faulheit sich zurückzusehnen, wäre doch undankbar. Das moderne deutsche Farniente ist süßer als das des goldenen Zeitalters. Denn sein Honig schmeckt umso besser, weil wir aus Erfahrung das Bittere kennen, das denen, die ewig nur in der Sonne lagen, unbekannt geblieben ist. Hat es solche Sonnenbrüder je gegeben? Die Alten haben es geglaubt. Wir zweifeln daran, und wohl mit Fug, aber eins ist gewiss. Die Alten selber waren Meister in jener Art des Müßiggangs, der doppelt angenehm ist, weil er nicht als dauernder Zustand, sondern als Ablösung scharfer Tätigkeit genossen wird. Eine Weile mag er rein vegetativ sein. Unsere Ärzte sind manchmal so naiv, uns dies direkt aufzugeben, aber er ist auch dann nicht fatal, wenn er von Gedanken belebt wird. In Muße seinen Gedanken Audienz zu gewähren, ist ein königliches Vergnügen. Aber man muss die Möglichkeit haben, sie mit einer gnädigen Handbewegung zu entlassen. Wie Plinius der Jüngere seinem Freunde Minucius Fundanus so hübsch geschrieben hat, dieser Plinius, der einer der feinsten Menschen gewesen ist, die je gelebt haben, und der so entzückende Briefe geschrieben hat, dass es sich schon allein seinetwegen verlohnt, sich mit der lateinischen Grammatik abgequält zu haben. O süßer, adliger Müßiggang! Wie weniges, das sich Geschäft nennt, ist wert, dir vorgezogen zu werden. O Meer und Meeresstrand! Ihr, die ihr das eigentliche Heiligtum der Musen seid in eurer Abgeschiedenheit von aller Welt, wie wisst ihr zu begnaden? Ich bin in eurer Schuld für mehr als einen guten Einfall. Glaub es mir, mein lieber Fundanus, und mach's wie ich. Nimm die Gelegenheit beim Schopf, wo sie sich dir bietet, und reiß aus, Fundanus, und mach dich fort aus dem Getrubel der Stadt, wo alles wie besessen hin und her rennt und mit geschäftiger Miene Dinge treibt, die wahrhaftig nicht immer absolut nützlich sind. Reiß aus und rette dich in die Arme der Ruhe, der Musen. Denn schließlich ist es wirklich, wie unser Attilius ebenso sinnreich wie witzig sagt, immer noch besser, müßig zu gehen, als nichts zu tun. Nach diesem Rezepte lebe ich nun hier. Und es lässt sich nicht verhehlen, dass ich auf dem Arm meiner Muse schon einige Rhythmen abgefingert habe, die gar nicht dazu angetan sind, mich in den Ruf eines Menschen zu bringen, der nach Fleißzetteln strebt. Diese Rhythmen handeln von Orangenbäumen, Rebenterrassen, Pinienwipfeln und anderen wollüstigen Dingen der Botanik. Es ist eine durchaus vegetarische Lyrik. Und es ist der alte Tonfall der Griechen und Lateiner. Hier, wo alles die große Linie hat, nichts spitzig zuläuft, nichts sich niedlich und gemütlich absondert, sondern alles in eins geht, fehlt jede Gelegenheit zum Reim. Die antiken Versmaße stellen sich ganz von selber ein, und man bedauert, dass die deutsche Sprache dieser schönen Ketten allzu oft spottet. Darum, es offen zu gestehen, möchte ich nicht immer hier sein. Aber einstweilen fühle ich mich bei dieser rhythmischen Diät sehr wohl. Aber ich darf nicht bloß von der Wollust des Nichtstuns und von prosodischen Dingen handeln. Dort steht der Vesuv und mahnt mich, von ihm zu erzählen. Freilich wäre er der Letzte, der mir Vorwürfe über mangelnde Beschäftigung machen dürfte, denn er raucht immer noch nicht. Aber eine Sache, von der zu reden es sich lohnt, ist er doch. Er präsentiert sich übrigens von hier aus gesehen noch schöner als von Neapel her. Ehe wir ihn besuchten, haben wir mit unserem Adlerwagen eine herrliche Fahrt um den Posilip gemacht, wobei wir auch die Solfatara besucht haben, den Krater eines Vulkans, der schon längst nicht mehr den Anspruch darauf erhebt, ernst genommen zu werden. Aber selbst er raucht noch ein bisschen. Doch muss man etwas nachhelfen, indem man brennendes Reisig in die Dampfquelle hält. Tut man dies, so verstärkt sich nicht nur hier der Rauch, sondern es macht sich sogleich auch ringsum an verschiedenen Stellen ein Aufqualmen bemerkbar. Auch ist es etwas unheimlich zu gewahren, dass der ganze Boden hier hohl ist. Wirft man einen größeren Stein auf die Erde, so gibt es einen dumpfen, nachhallenden Ton, der deutlich verrät, dass man hier auf zweifelhaftem Grunde wandelt. Es ist also der Besuch der Solfatara eine Art Vorbereitung zum Besuch des Vesuvs. Die Fahrt zu dem Vulkan Ade haben wir so gemacht, dass wir erst die wundervolle, aussichtsreiche Straße über die Höhe nahmen und zurück in die schöne Strada Nuova a Mare. Eins ist so schön wie's andere, und beides besonders genussreich für Leute, die im Automobil fahren. In Neapel haben wir den Laufwagen auch für Fahrten in der Stadt benutzt. Einmal, weil gerade Kutscherstreik war und man andere Wagen nur schwer bekam, und dann, weil es viel angenehmer war, diese zum Teil sehr steilen Straßen mit Hilfe des Motors zu nehmen, als mit einem abgetriebenen Neapler Droschkenpferde, dessen Führer nur den einen Gedanken hegt: Welchen halbwegs glaublichen Grund finde ich, die Taxe zu überschreiten? Doch ist es auch im Automobil nicht immer ein Vergnügen, durch Neapel zu fahren, denn die Straßen sind entsetzlich und die Bevölkerung hat Eigentümlichkeiten, an die man sich erst gewöhnen muss. Man fasst das gewöhnlich in das Wort zusammen südliches Temperament, und dieses besteht vornehmlich in außerordentlich viel mehr Spektakel, als phonetisch angenehm ist, und in einer aufgeregten Beweglichkeit aller Gliedmaßen, die mit der Gemessenheit nordischer Bewegung wenig Verwandtschaft zeigt. Vielleicht würde das Ganze auseinanderzappeln, wenn als Kitt nicht das vorhanden wäre, was man in gewählter Sprache Schmutz nennen würde, wenn sich nicht das Wort Dreck als allein zutreffend gebieterisch aufdrängte. Es gibt viele Leute, zumal aus Deutschland, die finden, dass dieses Konglomerat aus allerhand Unappetitlichem ein notwendiger Bestandteil dessen sei, was man übereingekommen ist, im Süden malerisch zu finden. Ich lasse das dahingestellt sein, bin aber der Meinung, dass Schmutz im Superlativ auf alle Fälle widerwärtig ist. Und ich würde auf alle malerischen Genüsse dieser Art gern Verzicht leisten. Wir haben in den Vorstädten Neapels an üblen Gerüchen, scheußlichen Anblicken, widerwärtigen Geräuschen allzu viel genossen, als dass wir für jene malerischen Effekte noch genug Sinn übrig gehabt hätten. Und wir waren immer froh, wenn wir die Quartiere der Verwahrlosung hinter uns hatten, wenngleich auch uns manches Interessante dabei aufstieß. So erinnere ich mich eines Blicks in einen Metzgerladen, der mir einen ganz antiken Eindruck machte. Diese Metzgerläden sind in der Tat monumental, denn sie bestehen in der Hauptsache aus einer fast altarhaft gehaltenen sehr hohen Fleischbank aus Marmor, zu der, gleichfalls aus Marmor, Stufen hinaufführen. Hinter einem solchen Beefsteak-Altar nun thronte ein dicker Fleischerhauer in weißem Gewande, der ganz und gar den Kopf eines der fetten Cäsaren hatte, wie wir sie von alten Büsten her kennen. Ein solches Bild von allgemeiner Verfettung und Gelangweiltheit, von Stumpfheit und Grausamkeit mag der Kaiser gewesen sein, der nach einem alten Geschichtsschreiber so viel Leute hinrichten ließ, dass er es regelmäßig zu vergessen pflegte, wen er gerade unter das Beil geliefert hatte, wodurch er es denn fertig brachte, Leute, die bereits auf seinen Befehl hingerichtet waren, zur Tafel einzuladen. Der Weg nach dem Vesuv wird gewöhnlich im Wagen des Herrn Thomas Cook gemacht, unter dessen Ägide bekanntlich Old England reist, billig und herdenweise. Auch davon durften wir uns dank unserem Laufwagen freimachen. Und wir hatten dabei den Vorteil, nur ein Drittel der Zeit bis zu diesem Punkte zu brauchen, wo man sich doch Herrn Cook überantworten muss, denn von dort kann man nur mit der Cookschen Zahnradbahn zum Gipfel gelangen, da selbst das Hinaufsteigen zu Fuße verboten ist. Nicht, weil es etwa gefährlich wäre, sondern weil die Strecke Herrn Cook gehört. Übrigens sei es ferne von mir, den Führer und Berater aller reisenden Briten wegen seiner Vesuv Enterprise zu schmähen. Die Besteigung des Vesuv ist durch ihn bequemer geworden und, wie mir Kundige versichert haben, auch billiger, was freilich unwahrscheinlich klingt, da es immer noch ein recht kostspieliges Vergnügen ist. Man kann sagen, dass man bis fast an den Fuß des Berges immer in der Stadt fährt, denn die Gemeinden, durch die man seinen Weg nehmen muss, hängen so mit Neapel zusammen, dass das Ganze den Eindruck einer einzigen Stadt macht. Die Straße muss einmal sehr schön gewesen sein, als sie noch ordentlich gepflegt wurde. Sie ist mit riesigen Quadern gepflastert, die aber leider arg beschädigt sind und offenbar erst dann ausgebessert werden, wenn ganze Ochsfuhrwerke darin versinken. Wir umfuhren, wo es irgend möglich war, diese Abgründe, hauptsächlich aus Rücksicht auf unsere Achsenfederung. Wo uns dies nicht gelang, hatten wir Gelegenheit, Studien im Fliegen zu machen. So hoch wurden wir emporgeschleudert. Die Straße ist aber nicht bloß reich an Löchern, sondern auch an Unrat. Vorzüglich Gemüsereste. In etwas angegangenem Zustande garnieren sie aufs Verschwenderischste. Und die Straßenjugend findet ihr Vergnügen daran, diese Gegenstände, wenn sie noch etwas Konsistenz haben, ballistisch zu verwerten. Was wäre aber eine bessere Zielscheibe für alte Kohle und Salatköpfe als ein Automobil? Doch sind mir die Gassenjungen aus Neapel und Umgebung immer noch lieber, wenn sie aus der Entfernung mit altem Gemüse schießen, als wenn sie sich zu Dutzenden an den Wagen hängen. Am allerliebsten aber sind sie mir, wenn ich ihnen entrückt bin. Hauptstädtischer Pöbelnachwuchs ist überall wenig angenehm. Aber nirgends hat er so üble Manieren wie hier. Wobei ich aber doch nicht verschweigen will, dass selbst diese üblen Manieren den Vorzug einer guten Geste haben. Ist man den Schmeißfliegenschwärmen von Jungneapel entronnen, so führt der Weg fortwährend durch die üppigsten Wein- und Obstgärten. Und bald überschreitet man die erste Lavarunst. Trotz dieser steinigen Garnierung ist dieser ganze vulkanische Boden überaus fruchtbar. Und dies besonders für Hervorbringung fetter Rebsorten. Der berühmte Lacrimae Christi Wein stammt von hier. Es ist ein Gedanke würdig eines Mystikers, einen süßen, schweren, berauschenden Wein auf den Namen Christustränen zu taufen. Ein richtiger Protestant muss das als Blasphemie empfinden, aber der naive italienische Katholizismus, der inwendig voller Heidentum steckt, macht sich nicht das Mindeste daraus. Saugt er ja doch überhaupt alles Süße aus dieser grundbitteren Wurzel. Die Lava ist eine schlackige Masse, in deren Windungen man noch genau erkennen kann, welchen Weg der verderbliche Strom genommen hat. Übrigens ist sie ein sehr brauchbares Baumaterial, das mit der Säge zu passlichen Formen, wie man sie eben braucht, geschnitten werden kann, aber doch die wünschenswerte Festigkeit hat. So triumphiert der Mensch immer wieder über die Materie und zwingt, was erst zerstörend über ihn gekommen, wieder zum Dienste des Aufbaus. Dies alles hat heroische Größe hier. Man lässt sich nicht imponieren von diesem riesigen Speiteufel. Mag er auch immer wieder feuerflüssig verqualstern, was auf seine Flanken geklebt wird. Man nimmt seinen hart gewordenen Schleim und überklebt die Epidermis des Unholds aufs Neue. Dabei beobachtet man den unheimlichen Gesellen exakt wissenschaftlich wie einen geisteskranken Riesen. Und keiner seiner Atemstöße bleibt unregistriert. Auf dem königlichen Observatorium wird gewissenhaft Buch darüber geführt, und ist man auch noch nicht hinter alle seine Mucken gekommen, vieles weiß man doch schon. Ungern sieht man es, wenn er, wie eben jetzt, sich gar so still verhält. Man hat es lieber, wenn er ordentlich raucht. Nur für die Besucher ist es ein Vorteil, wenn die Rauchsäule fehlt, denn auf diese Weise ist ihnen ein unbehinderter Blick in seinen Schlund gestattet. Diese Wissenschaft wurde uns oben von dem Inspektor Cooks mitgeteilt, einem deutschen Ingenieur, der in der Hauptsache den Betrieb der Drahtseil- und Fahrradbahn untersichert. Von ihm erfahren wir auch, dass unser Automobil erst das vierte war, das hier heraufgekommen ist. Dies ist begreiflich, denn dem Motor wird durch eine Vesuvfahrt ziemlich viel zugemutet. Größer noch sind aber meiner Meinung nach die Zumutungen, die der Weg von der Endstation der Cookschen Bahn bis zum Rande des Kraters an die Beinmuskeln derer stellt, die so fürwitzig sind, dem Vesuv in den Schlund sehen zu wollen. Ich finde, dass in den Reisebüchern die Anstrengungen, die dieser Weg bereitet, ein bisschen zu gelinde dargestellt werden. 15 Minuten lang durch ganz lose Asche und rollende Schlacken steil aufrennen zu müssen, denn die Führer geben das Tempo an, damit man sich genötigt sehen soll, ihre Schlepperdienste in Anspruch zu nehmen. Das ist mehr als hart für einen Stadtmenschen. Und vielen Damen dürfte es unmöglich sein. Für sie stehen zwar Tragsessel bereit, aber wer sich denen anvertraut, muss völlig schwindelfrei sein. Sonst ist eine solche Chaisenpartie auf den Schultern dahin galoppierender Männer ein etwas bängliches Vergnügen. Ich für meine Person gewahrte bald, dass ich das Rennen ohne Hilfe aufgeben musste. Und so ließ ich mich denn schleppen, indem ich mich an ein Seil hängte, das ein Mann vor mir zog, während einer hinter mir mich vorwärts schob. Trotzdem kam ich völlig außer Atem oben an und mit so schlotternden Knien, dass ich sehr bald rückwärts begehrte. Indessen bereue ich doch nicht, diese Parfumstour gemacht zu haben, denn wenn ich auch nur einen kurzen Blick in den Schlund des Vesuvs getan habe, so war dieser Anblick doch die Anstrengung wert. Meine Frivolitäten, gerichtet an die Adresse Thomas Cook und Sohn, bat ich da oben sofort ab. Herr Cook ist ein betriebsamer Mensch, aber der Vesuv ist doch, auch wenn er nicht raucht, ein Elementargewaltiger, der sich den Spekulationen selbst des spekulativsten Engländers entzieht. Zum Spaßen ist das dort oben nicht. Es ist ein grausiger Blick in die Tiefen des Verhängnisses. Und wenn er auch nur eine Minute währt, man wird doch im tiefsten davon ergriffen. Man versteht den Gedanken der Hölle. Und Meister Beelzebub gewinnt Gestalt in einem. Wenn es noch Hexen gibt, und manchmal möchte man glauben, es gibt welche, wenn sie auch bei Tage Pariser Toiletten tragen und nach Houbigant-Parfüm ideal riechen, so halten sie ihre Tanzvergnügen ganz gewiss nicht auf dem harmlosen Blocksberg ab, sondern hier, wo ihr Kessel brodelt und die Schwefelschwaden direkt aus den Gedärmen der Erde kommen. Ich möchte doch einmal in der Nacht auf dem Vesuv steigen. Es muss bei Vollmond ein Schauspiel von unerhört furchtbarer Macht und einer schauerlichen Schönheit sein. Und da liegt nun ringsumher die lichte Fülle des Südens, und es ist von oben ein Anblick des vollkommensten, an alle Sicherheit eingebetteten Friedens. Alle Engel des Himmels halten, so sieht es aus, ihre Hände über die Werke des Menschen, und Hunderttausende haben dort ihre Freuden und Leiden, in jedem Kopfe 1000 Vorsätze und Pläne, jedes Herz voller Sehnsucht, jeder Blutstropfen erfüllt von dem einen Triebe, Leben. Und inmitten dem allen siedet der große Unheilsbrei immerfort, immerzu, steigt auf, schwillt ab, kocht wieder hoch, bis er plötzlich wieder einmal überläuft und Bahn frei macht für die wütenden Gestalten der Tiefe, denen das alles, was ringsum nach Glück atmet, so gleichgültig ist wie uns ein Insekt, das wir zerdrücken. Gemeinplätze? Ja, aber es ist ganz heilsam, einmal an sie erinnert zu werden. Nur muss man nichts ganz Gemeines daraus folgern. Diese urgroßen Gegenstände dürfen uns nicht bange machen, sondern fröhlich. Auch der Schauer, den sie uns bereiten, erhöht schließlich unser Lebensgefühl. Sursum corda, die Herzen hoch. Noch regnet es nicht, Ascher. Was geht uns das Feuer an, das da unten brennt? Oben, seht, glüht die Flamme unseres Lebens, die große Sonne. Dem Leben wollen wir gut sein und dem Tod nicht böse. Denn, wie fragwürdig auch alle unsere Schlüsse sein mögen, der eine Schluss stimmt doch wohl, dass beide zueinander gehören und eins ohne das andere nicht zu denken ist. Solcherlei Gedanken gibt ein Besuch des Vesuv ein. Will man sie bestärkt finden, braucht man nur noch eine Station weiterzufahren, nach Pompeji. Doch wird, wer die Kunst liebt, hier doch auf andere Gedanken kommen. Hier tut sich uns, wenn auch nicht ein Tor, so doch ein Seitentürchen ins Leben der Alten auf. Und darüber vergisst ein rechtschaffener Bewunderer der Schönheit Tod und Teufel. Eine Stadt des Todes, sagt man ja wohl. Und stellt Betrachtungen darüber an, wie grässlich es gewesen sein muss, wie es damals erst Bims, Stein und dann Asche geregnet hat, bis alles schön eben bis etwa zum ersten Stockwerk bedeckt war. Gewiss, das ist sehr schrecklich gewesen, aber es ist nur natürlich, dass uns heute das Schicksal der vor 1800 Jahren auf grausame Weise ums Leben gekommenen weniger interessiert als der Einblick in antikes Leben, den wir diesem traurigen Ereignis verdanken. Was in Rom noch steht, sind in der Hauptsache Reste öffentlicher oder solcher Gebäude, die den Mächtigen zur Wohnung gedient haben. In Pompeji sind auch Einblicke bei Gevatter Schneider und Handschuhmacher erlaubt. Und eben darin liegt der Hauptreiz dieser Ruinenstadt. Sie lässt uns vom römischen Altertum ein Stückchen Werkeltag sehen, die wir sonst, wenn wir keine Mommsen sind, von ihm nur die Staatsaktionen kennen. Das ist ja das überaus Seltsame, dass uns vom Leben eines Volkes, auf dessen Sitten und Institutionen die unseren beruhen, dessen Geschichte und Weltanschauung uns bis in Einzelheiten vertraut ist, von dessen Kunst und Literatur wir die bedeutsamsten Reste besitzen, dass uns vom realen Leben dieses Volkes ein halbwegs klarer Begriff im Allgemeinen nur aus spärlichen Stellen seiner von uns studierten Schriftsteller hervorgeht. Welch ein Glücksfall also in diesem Sinne der Untergang Pompejis. Er hat uns eine Stadt konserviert, die sonst zweifellos wie alle anderen von Grund auf zerstört worden wäre, während von ihr nur die Teile diesem Schicksal verfallen sind, die aus der Asche und dem Bimsstein hervorragten. Damit ist gesagt, dass uns im Allgemeinen nur das Parterre der Stadt übrig geblieben ist. Daher rührt wohl auch zum Teil der Eindruck des Niedlichen, den diese Stadt macht. Es ist, so möchte man sagen, eine Puppenstubenstadt. Lauter niedliche Häuschen, vorn und oben offen. Kein Zweifel, die Privatarchitektur der Alten, wie sie sich uns hier zeigt, hat sich streng auf kleine Maße beschränkt, gemäß jenem Prinzipe, das nun schon aus den Gesetzen der ältesten griechischen Kolonien in Italien bekannt ist, das nur dem öffentlichen Gebäude Größe erlaubt war. Wie winzig die Zimmerchen, Höfchen, Gärtchen, wie nippsachenhaft die Statuen, soweit sie sich nicht auf öffentlichen Plätzen oder in Tempeln finden. Aber alles, was dem öffentlichen Gebrauche dient, der Markt, die Gerichtshalle, die Bäder, groß, weit, monumental. Wo sich noch Malereien an den Wänden finden, wo überhaupt alles mehr beisammengelassen ist, hatte ich für meinen Teil den Eindruck, der mich an das erinnerte, was ich aus Bildern und Beschreibungen vom japanischen Privathause weiß. Bemalt ist jedes Fleckchen und so, dass man spürt, Angst vor der Farbe haben die Pompeianer nicht gehabt. Das pompeianische Rot kennt man ja allgemein. Es muss damals die Modefarbe gewesen sein, doch begegnet man auch Häusern, deren Besitzer die Mode nicht mitgemacht haben. Den besten Geschmack hat nach meinem Gefühle der Besitzer des Hauses gehabt, in dem der Farbendreiklang schwarz-rot-gelb vorherrschend ist. Erstaunlich ist, wie diese Farben heute noch leuchten, zumal in Häusern, die eben erst aufgedeckt wurden. Wir hatten Gelegenheit, ein paar ganz neue Ausgrabungen zu sehen. Und da kamen die bunten Wände unter der Stein- und Aschenschicht hervor, als seien sie gestern erst bemalt worden. Leider waren es sehr rohe Bemalungen, aus denen man nur ersehen konnte, dass es auch damals schon Patzer gegeben hat, die nichts konnten als wild drauf losschmieren, was immerhin ein Trost für uns ist. Meister Riegel, unser Maschinist, der uns auch hier begleitete, machte verschiedene zutreffende Beobachtungen, so die, dass das Automobilfahren im alten Pompeji seine Schwierigkeiten gehabt haben möchte. Denn abgesehen davon, dass die ganz aus Quadern hergestellten Fahrdämme schauderhaft zerfahren sind, die Wagenspuren sind schon mehr Schluchten als Gleise, befinden sich auch in gewissen Zwischenräumen zur bequemeren Überschreitung für Fußgänger große steinerne Erhöhungen, an denen die halbe Maschine eines modernen Laufwagens hängen bleiben würde. Auch sind die Straßen in der Hauptsache sehr schmal. Es war, das darf man nie vergessen, eine kleine Provinzstadt, deren Reste wir hier vor uns haben. Noch ist längst nicht alles ausgegraben, und es ist noch etwa für 100 Jahre Arbeit übrig. Die 3 Stunden, während deren wir die tote Stadt durchwandert hatten, waren ebenso heiß wie interessant gewesen, und wir waren doch froh, als wir wieder die frische Zugluft genossen, in unserem Adlerwagen sitzend, diesem Symbol lebendigen modernen Lebens. Das mag es auch immerhin dem vergangenen Interesse, Pietät, Studium entgegenbringen, doch unaufhaltsam nach vorwärts strebt. Steht man vor Resten der antiken Kultur, die eine ästhetische Kultur gewesen ist, so mag man leicht Anwandlungen spüren, unsere Zeit zu schelten, die neben dieser mächtigen Vergangenheit an Schönheitswerten bettelarm ist. Aber sitzt man im Automobil, wunderbar dahingetragen von einer aufs sinnreichste verwandelten Kraft, so bittet man dieser Zeit gern alles ab, was man gegen sie glaubte vorbringen zu müssen, und sagt sich, sie hat ihr Teil auf anderem Gebiete nicht minder voll geleistet, so daß ihr nicht weniger Bewunderung ziemt. Nur muß sie nun noch auf Schönheit bedacht sein. Die Wunder der Technik müssen nun eine ihrer würdige Fassade erhalten. Und es ist geschehen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Die technische Arbeit ist im Großen wohl beendet, die ästhetische beginnt. Wir fuhren im flottesten Tempo durch ununterbrochenes, üppiges Gartenland, nach Castellammare, und dann auf der großartig schönen Straße, die zur Rechten fast durchweg freien Blick auf das Meer bietet, über Vico Equense und Meta zum hohen Sorrent hinein. Indessen sind wir froh, dass wir vor der eigentlichen Stadt hier, in dem ehemaligen Jesuitenkloster Cocumella, Station gemacht haben. Wir wurden mit Glockenläuten und Böllerschüssen empfangen. Doch galt dieser festliche Lärm nicht uns, sondern einem Heiligen, dessen Statue eben in Prozession aus der Kirche von Cocumella gebracht wurde. Vorn schritt ein wunderhübscher Junge von etwa 8 Jahren, der, nur mit einem Trikot bekleidet, die Ehre hatte, einen Engel vorzustellen. Aber auch er vergaß ganz sein himmlisches Amt und schenkte wie alle übrigen, die hinter ihm herschritten, seine ganze Aufmerksamkeit unserem Adlerwagen. Dass wir etwas müde waren, lässt sich begreifen. Trotz unserer vielen Rasttage in Neapel haben wir doch wieder das Bedürfnis, uns auszuruhen. Der Süden macht faul. Und da sich Schönheit ruhend am besten genießt, gibt man diesem Gesetze der Trägheit gern nach. Dazu kommt, dass wir fühlen, wir werden es nirgends besser treffen. Ein Hotel, das kein Hotel ist, aber doch alles bietet, was zur Behaglichkeit dient. Das ist etwas Seltenes. Hier ist es zu finden. Das ehemalige Jesuitenkloster Cocumella ist eine wahre Dichterherberge, in der der Freund der Ruhe und Schönheit sich wohlgeborgen fühlt, zumal wenn er wie wir das Glück hat, die schönste Terrasse des Hauses zu besitzen. Der zweite Akt unserer vernarrten Prinzess könnte hier spielen, weshalb ich keinen besseren Ort wusste, sie zu grüßen, als diesen